Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnelle. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Pinguine an Bord. Die Sonne schien in der Abenteuerbucht. Captain Tollpatsch hatte auf seinem Schiff, der Flunder, übernachtet und war schon früh auf den Beinen. Genau wie Walli das Walross. Guten Morgen, Walli! Walli machte im Wasser eine Drehung. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Der Captain griff nach einem Eimer, der an Deck stand und voller Fische war. Ist ja komisch. Da ist ja gar kein Fisch mehr drin. Nicht traurig sein, du wasserlustiges Walross. Ich hab noch eine ganze Kiste mit gefrorenem Fisch. Dachte der Captain jedenfalls. Oh, tut mir leid. Wie es aussieht, ist der Fisch verschwunden. Er drehte die Kiste sogar um. Doch nur die Eiswürfel fielen auf den Boden. Ich hab nur noch Eiswürfel. Ich teile mein belegtes Brot mit dir. Da ist leckerer Thunfisch drauf. Aber auch mit dem Brot gab es ein Problem. Wo ist meine Tüte geblieben? Wo ist mein leckeres Thunfischbrot? Captain Tollpatsch schaute nach rechts und nach links. Nur nicht auf den Boden, wo die Eiswürfel lagen. Er rutschte aus und landete im Wasser. Als er wieder auftauchte, war Walli neben ihm und hielt ihm einen Fisch hin. Danke, Walli, aber ich verzichte. Dann fraß Walli den Fisch eben selber. Die Fellfreunde tobten an diesem Morgen auf dem Spielplatz vor der Einsatzzentrale herum, wo sogar ein kleines Trampolin stand. Ich kann mich in der Luft drehen! Eine Schaukel gab es natürlich auch. Hui, ich schaukel ganz hoch, ja! Und hohe Bäume mit dicken Ästen, auf denen man herrlich herumklettern konnte, so wie Chase das zu gerne tat. Ein Fall für Geheimspion Chase. Und ich tauche immer dann auf, wenn es keiner erwartet. Aber irgendwie waren seine Pfoten heute zu glatt. Entschuldige, Marshall, ich bin aus Versehen abgerutscht. Das ist überhaupt nicht schlimm, so kann man richtig Schwung holen. Außerdem machte Schaukeln zu zweit ja auch jede Menge Spaß. Ryder nutzte den Morgen, um auf seinem Quad mit den dicken schwarzen Reifen einen Ausflug durch die Abenteuerbucht zu machen, als sein Handy sich meldete. Hier ist Ryder. Hallo Ryder, irgendetwas stinkt auf der Flunder und es ist nicht der Fisch. Was gibt es denn, Captain Tollpatsch? Ich glaube, wir haben einen Fischdieb an Bord. Könnt ihr uns bitte helfen, ihn zu erwischen? Wir werden es versuchen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale! Ryder braucht uns! Als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken, ließen die Fellfreunde alles stehen und liegen und flitzten zur Einsatzzentrale hinüber. Nur Marshall, der kleine Feuerwehrhund, hatte es mal wieder ein bisschen zu eilig. Achtung, ich komme! Er war so schnell unterwegs, dass er Chase von den Pfoten riss und mit ihm in den gläsernen Fahrstuhl kugelte. Wir beide sind einfach umwerfend. Der Fahrstuhl fuhr los. Und wie immer, wenn sie einen Einsatz hatten, schlüpften sie unterwegs in ihre Anzüge mit den Rucksäcken, in denen alles verstaut war, was sie vielleicht brauchen konnten. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Danke, dass ihr sofort gekommen seid. Auf dem Schiff von Captain Tollpatsch passieren ganz komische Dinge. Aus einer Kiste ist der ganze tiefgefrorene Fisch verschwunden. Und der aus dem Eimer ist auch weg. Und sogar das Pausenboot mit Thunfisch vom Captain ist verschwunden. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Den Dieb werden wir uns fischen. Auf jeden Fall. Wir müssen rauskriegen, wer das ist und ihn aufhalten. Chase, wir brauchen deine Schnüffelnase und deine Geheimspionausrüstung, um den Fischdieb zu erwischen. Ja, ja, ja. Wer kann die Bösen schnappen? Chase, der Geheimspion. Wir müssen aber auch im Wasser nach dem Dieb suchen, Freunde. Zuma, dazu brauchen wir dein Luftkissenboot und die Tauchausrüstung. Ab ins Wasser! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! In einer Ecke der Einsatzzentrale befand sich eine dicke Stange, die durch ein Loch im Boden nach unten in die Garage führte. Ryder sauste sie hinunter, während Chase und Zuma die Rutsche mit den vielen Kurven nahmen, die ebenfalls bis ins Erdgeschoss reichte. Dort sprang Chase in sein Polizeiauto und Zuma in das Luftkissenboot. Schnell überprüften die beiden noch einmal ihre Ausrüstung und dann konnte es losgehen. Ryder, Chase und Zuma fuhren über die Brücke und dann hinunter zum Hafen, wo ein schmaler Weg direkt ans Meer führte. Doch vorher fuhr Ryder die Kufen unter seinem Quad aus, das nun auch auf dem Wasser fahren konnte. Rettungsweste aufblasen! Und schon bald sauste er an Zumas Seite über die Wellen. Chase raste am Strand in dieselbe Richtung. Chase, du musst zu mir aufs Wasserquad springen, sonst kommst du nicht auf das Schiff. Alles klar! Ruff, ruff und los! Der kleine Schäferhund löste den Schleudersitz seines Polizeiautos aus, segelte durch die Luft und landete direkt hinter Ryder auf dem Quad. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase! Au! Gemeinsam nahmen sie Kurs auf die Robbeninsel, vor der Captain Tollpatsch geankert hatte. Hallo Ryder, hallo Zuma. Wo ist Chase? Er war doch gerade noch da. Ich tauche immer dann auf, wenn's keiner erwartet. Chase war eben ein richtiger Geheimspion. Aha. Und, habt ihr euch schon was überlegt, wie wir diesen Fischdieb erwischen können? Ja, wir versuchen es mit Hundeleckerlis mit Fischgeschmack. Die hatte Zuma bereits in den Eimer geworfen. Aber auch Wally, das Walross, hatte darauf großen Appetit und machte eine lustige Drehung. Cooles Kunststück, Wally, aber wir brauchen die Leckerlis, um den Dieb zu fangen. Hä? Wartet mal, ich habe 5 Leckerlis im Eimer gesehen. Und jetzt sind es bloß noch 4. Irgendjemand hat sich hier wohl heimlich eins rausgenommen. Chase, nimm bitte die Spur auf. Na klar, ich werde den Dieb erschnüffeln. Schnüffeln konnte der Polizeihund nämlich besonders gut. Und, riechst du schon irgendwas? Fisch und noch mehr Fisch. Und etwas, das ich nicht kenne, das ich noch nie gerochen habe. Chase tapste quer über das Deck. Das ist kein Problem für Chase, den Geheimspion. Ruff, ruff, Saugnapfpfoten. Mit Hilfe dieser Saugnäpfe konnte Chase jetzt mühelos den Mast hinaufklettern. Aber alles, was er dort oben fand, war eine Möwe, die sich auf seinen Kopf setzte und ihn mit ihren Federn kitzelte. Möwe, ich versuche hier was rauszukriegen. Chase, du suchst weiter da oben. Zuma und ich sehen uns den Meeresboden an. Dank ihrer Taucherausrüstung konnten Zuma und Ryder tief hinabtauchen. Aufmerksam sahen sie sich um, als plötzlich etwas Dunkles angeschwommen kam und Ryder ein Fischleckerli aus der Hand riss, das er als Köder mitgenommen hatte. Dann war das Etwas auch schon wieder verschwunden. Die Freunde suchten den ganzen Tag, aber bis zum Abend hatten sie nichts gefunden. Weder im Wasser noch auf der Flunder. Captain Tollpatsch und Wally waren schon ganz erschöpft. Jetzt ist es schon richtig dunkel. Gut, dass ich eine Brille habe, mit der ich im Dunkeln sehen kann. Ruff! Und plötzlich entdeckte Chase etwas. Aha! Das waren doch Spuren. Fußspuren, die direkt zu der Klappe führen. Leise schlich er zu der Luke im Boden und öffnete sie. Steile Stufen führten hinunter in den Bauch des Schiffes, wo es stockdunkel war. Chase fuhr zusammen. Da war doch etwas. Hast du gedacht, du kannst dich vor mir verstecken? Jetzt habe ich dich! Entschlossen griff er zu, als plötzlich das Licht anging und Ryder die Treppe hinunterkam. Chase, hast du was gefunden? Ja, wenn auch keinen Fischdieb. Oder? Die Schwimmente hat den Fisch genommen? Oh, hurra! Du hast die Schwimmente gefunden! Die habe ich nämlich schon überall gesucht. Danke, Chase, das hast du gut gemacht. Das hatte sich Chase eigentlich anders vorgestellt. Wisst ihr was? Wir stellen eine Falle. Wir legen ein paar Fischleckerlis aus, um den Dieb anzulocken. Das ist ein Fall für Chase. Ruff, ruff. Also liefen sie gemeinsam zurück an Deck und füllten einen Eimer bis oben hin mit Leckerlis. Dann versteckten sie sich. Chase verbarg sich oben auf dem Kajütendach und spannte ein dünnes Seil zwischen sich und die Reling. So, und jetzt die Seilrutsche. Als alles fertig war, zog er den Kopf ein. Er brauchte nicht lange zu warten, bis eine kleine Gestalt auftauchte und Richtung Eimer watschelte. Sie hatte einen weißen Bauch, weiße Beine, einen gelben Schnabel und einen dunklen Kopf und Rücken. Chase sauste das Seil hinunter. Erwischt! Au! Von wegen. Na ja, fast. Doch die Gestalt war immer noch da und schnappte sich aus dem Eimer ein Leckerli nach dem anderen. Und aus einer waren drei geworden. Was? Wir haben gedacht, es ist nur einer. Die Fischdiebe waren Pinguine. Ruff, ruff. Mit einem großen Sprung stürzte sich der Polizeihund auf sie. Doch die Pinguine sprangen einfach zur Seite. Und Chase verschwand mit dem Kopf im Eimer. Ryder, weißt du, wer den Fisch gestohlen hat? Pinguine. Pinguine? Ja. Ich hatte sie schon fast, aber sie sind mir entwischt. Sofort kamen seine Freunde angerannt. Allen voran Captain Tollpatsch. Oh, ich muss Fotos von den Pinguinen machen. Sonst glaubt mir doch kein Mensch, dass sie hier waren. Wir teilen uns auf und suchen sie. Die Fellfreunde, Ryder und der Captain verteilten sich auf dem ganzen Schiff. Irgendwo mussten die Pinguine ja sein. Ich habe einen. Aber der kleine Pinguin nahm so schnell Reißaus, dass Chase nicht hinterherkam. Rasch zückte der Captain seinen Fotoapparat. Das wird das allerbeste Pinguinfoto. Aber da war der Pinguin schon wieder weg. War er da nicht in den Eimer gesprungen? Chase und Zuma sahen sofort nach. Aber zwei der Pinguine waren wieder schneller als sie. Sie sind dort drüben. Wo? Ach, schade, wieder nichts geworden. Wo könnten sich diese kleinen frechen Kerle versteckt haben? Da waren sie doch. Hinter dem Fenster. Das ist wirklich eine echte Pinguinräuberbande. Doch kaum hatte der Captain seinen Fotoapparat gezückt, war nur noch Chase zu sehen. Jetzt habe ich euch! Tut mir echt leid, Captain. Also so wurde das nichts. Wir müssen diese Pinguine wieder in ihre kalte Heimat bringen. Wally, es tut mir leid, wir haben keinen Fisch mehr. Und wir wissen nicht, was wir noch machen sollen. Aber Wally gab keine Ruhe. Was ist? Die Freunde drehten sich um. Eieiei, ein Eisberg! Jetzt war alles klar. Die Pinguine sind wahrscheinlich mit dem Eisberg hierher gekommen. Und so kommen sie auch wieder nach Hause. Wir müssen sie da nur rauflocken. Womit willst du sie denn anlocken? Wir haben doch gar keinen Fisch. Was fressen Pinguine denn noch? Alles aus dem Meer. Fisch, Fisch, Krebse, Fisch, noch mehr Fisch, Tintenfisch. Oh, ich hab's. Meinen getrockneten Tintenfisch. Captain Tollpatsch griff nach einer Tüte. Eigentlich habe ich den ja für Wallis Nikolausstiefel aufgehoben. Getrockneter Fisch stinkt. Also ich glaube, wenn die Pinguine ihn riechen, werden sie ganz schnell hinter uns herkommen. Das Zeug stinkt. Ja, da hast du recht. Also ich nehme mal einen Happen. Aber der Tintenfisch war doch ziemlich zäh. Zuma, kannst du mir einen Gefallen tun und das rüber zum Eisberg bringen? Kein Problem. Zuma sprang auf sein Luftkissenboot. Rettungsring! Rasch schüttete Ryder den getrockneten Fisch in den Eimer und stellte diesen dann in den Rettungsring hinein, sodass Zuma ihn hinter sich herziehen konnte. Puh, das stinkt vielleicht. Der kleine Labrador nahm Kurs auf den Eisberg. Und die Pinguine? Die sprangen ins Wasser und sausten hinterher. Ich hab was Leckeres für euch! Jetzt zog Zuma den Eimer auf den Eisberg. Und im Nu waren auch die Pinguine da und ließen es sich schmecken. Sie freuen sich richtig doll, dass sie wieder auf ihrem Eisberg sind. Hier ist es viel zu warm. Der Eisberg wird schmelzen. Sie müssen schnell in ihre Heimat zurück. Wisst ihr, was wir machen? Wir sehen einfach auf dem Radar nach, wann ein Schiff Richtung Südpol fährt. Gute Idee, Ryder. Und genau das taten sie auch. Wir haben Glück. Ein Schiff mit gefrorenem Fisch an Bord fährt genau dahin, wo die Pinguine leben. Dann bringen wir den Eisberg zu dem Schiff. Doch dabei durfte der Rest der Paw Patrol natürlich nicht fehlen. Kaum hatten Ryder und der Captain den Eisberg an der Flunder befestigt, waren Sky, Rubble, Rocky und Marshall schon da und fuhren wie Chase und Zuma bei den Pinguinen mit. Oh, die sind so süß! Ich will auch auf dem Bauch rutschen, so wie sie. Das ist gar nicht schwer. Du brauchst nur ein bisschen Schwung. Ich mach auch mit. Viel zu schnell erreichten sie das Schiff, das zum Südpol fuhr. Und Captain Tollpatsch bekam sogar noch sein Erinnerungsfoto. Bitte lächeln! Dann winkten sie den Pinguinen nach, bis das Schiff in der Ferne verschwunden war.